Folge. Und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch wieder in dieser Folge hochspannende, hochinteressante Themen für euch vorbereitet. Ja, die allererste Folge, nachdem mein Umzug tatsächlich geklappt hat, allerdings immer noch nicht mit meinem ja handelsüblichen Mikrofon, was ich sonst immer habe, und an dem handelsüblichen PC, sondern tatsächlich auch mit meinem Notebook noch, weil ein paar Dinge halt noch nicht ausgepackt und noch nicht aufgestellt sind, so wie ich mir das vorgestellt habe. Ansonsten klappt das ja so auch ganz gut mit dieser Aufnahme. Und diesmal haben wir natürlich auch wieder hochinteressante, hochspannende Themen im Programm. Zum einen natürlich den Teil, was machte BOS, was macht Haiku so besonders, Teil 2. Da wollen wir uns ein bisschen mit Dateisystemen auseinandersetzen und dem Dateisystem, was Haiku denn einsetzt und was das so besonders macht. Außerdem natürlich hatten wir ein großes Ubuntu-Release in der letzten Woche. Ubuntu 12.04 ist erschienen, und da ich mich ja über die 12.04 zumindest in schriftlicher Form schon ein wenig geäußert habe über Unity und wie ich dazu stehe, wollte ich mal so ein bisschen den Blick halt zu den anderen Ubuntu-basierenden Linux-Distributionen werfen. Da gibt es ja neben Ubuntu selber auch zahlreiche weitere Dinge. Und das ist auch unser allererstes Thema. Da steigen wir dann auch ganz flott mit ein, nämlich mit den Alternativen, die eben zu Ubuntu herausgekommen sind. Was haben die Alternativen mit Ubuntu gemein? Sie haben natürlich gemein, dass eben das gleiche Release-Datum, die gleiche Software beziehungsweise auf die gleiche Software zugegriffen werden kann. Also das gleiche Software-Quellarchiv wird eben benutzt, um Softwarepakete zu schnüren bzw. herunterzuladen. Und da gibt es hochinteressante Dinge. Zum einen natürlich wollen wir erstmal die allgemeinen Neuerungen, die alle natürlich dann gemein haben, ist der 3.2er-Kernel, den ja Ubuntu kompiliert hat und mit ein paar Patches auch schon aus dem 3.3er-Kernel versehen hat. Da ist das Prominenteste, was man so kennt, der APSM-Patch, glaube ich, so heißt er, also den für den Stromsparmodus auf Sandy Bridge-Prozessoren oder Sandy Bridge-basierten Architekturen. Gerade bei Notebooks mit Intel-Prozessor, Core-i-Prozessoren, da hat man halt meistens eben so ein Sandy Bridge drin, und das soll jetzt viel, viel mehr Strom sparen, wenn man eben das Ganze in einem Notebook verbaut hat. Und davon profitieren also alle Ubuntu-Distributionen. Es gibt aber auch eine kleine Besonderheit. Das gibt nämlich einen, der so ein bisschen ausgeschert ist, und zwar ist das Xubuntu. Die haben nämlich nicht den PAE-Kernel, also den mit dem Physical Address Extension-Kernel, der dafür da ist, dass für 32-Bit-Systeme eben mehr als 4 GB Speicher adressiert werden kann, beziehungsweise auf mehr als 4 GB Speicher zugegriffen werden kann. Dieser Kernel ist jetzt standardmäßig bei den 32-Bit-ISOs von Ubuntu, Kubuntu und ich glaube sogar Lubuntu mit dabei. Nur bei Xubuntu ist man ein bisschen ausgeschert und hat gesagt, nö, wir wollen trotzdem noch einen Non-PAE-Kernel, weil wir auch für etwas schwächere Rechner unser System ja gebaut haben. Bei Lubuntu bin ich mir gerade gar nicht so sicher, ob die das nicht auch gemacht haben. Auf jeden Fall wäre es da sinnvoll. Zumindest hat man ja da zumindest dann die Auswahl, wenn man eine Minimal-CD oder sowas runterlädt für ältere, also für älteste Rechner, sagen wir mal 10, 12 Jahre alte Rechner. Bei Xubuntu ist es ja so, sagen wir mal 5, 6 Jahre alte Rechner. Dafür ist es ja eher ausgelegt. Gut, jetzt habe ich vielleicht den ein oder anderen so ein bisschen viel um die Ohren gehauen. Xubuntu, Lubuntu, Kubuntu. Was ist denn das alles? Worin unterscheiden die sich in Sachen Ubuntu? Das ist einfach im Grunde genommen so zu erklären, dass dort der Desktop komplett anders ist. Das heißt, Kubuntu kommt halt mit einem KDE-Desktop daher. ist meines Wissens nach 4.8.2, also eine aktuelle KDE-Version, ein sehr, sehr aktuelles Release, auch mit viel KDE-Software als Standard-Paketmanager. Ist zum Beispiel ein Paketmanager namens Muon mit an Bord. Also es wird nicht das Ubuntu Software Center verwendet zum Beispiel. Muon hat zwar auch ein Software Center, das ähnelt so eher dem alten, dem allerersten Ubuntu Software Center und bietet halt zwar nicht so eine schöne grafische Oberfläche, wenn man es das allererste Mal startet, wo man Empfehlungen und so weiter bekommt, aber man hat zumindest auch die Möglichkeit, zum Beispiel auf Reviews, also auf ja quasi auf erstes Feedback der User zuzugreifen, um sich so einen Überblick zu verschaffen von einer Applikation. Und das ist recht fein gemacht. Die Integration von Kubuntu ist doch recht ordentlich, ist übrigens auch ein LTS-Release, also es wird sogar 5 Jahre lang unterstützt, also genauso wie Ubuntu auch. 5 Jahre also auch ein Ubuntu mit KDE. Und sehr nett ist dann auch zum Beispiel der Standard-Webbrowser. Es ist kein Firefox, der da vorinstalliert ist. Es ist auch nicht der alte Conqueror, der etwas ja, betagter herkommt, zumindest für KDE-Leute. Es ist nämlich Reconk, eine quasi Weiterentwicklung oder eine inoffizielle Weiterentwicklung des Conquerors, könnte man fast sagen. Also man hat so die besten Teile von Conqueror genommen. Das ist die Integration ins Dateisystem in KDE selbst mit Bookmarks und der Bookmark-Verwaltung, aber auch die KIO-Integration mit FTP-Unterstützung, mit Samba und NFS und SSH-Shares, wo man direkt drauf zugreifen kann. Also prinzipiell ist da die Unterstützung da. Auch Ad-Blocking ist ja sehr gut in Conqueror eingebaut. Das hat man in Reconk dann auch so übernommen. Allerdings setzt man da sehr stark auf die WebKit-Engine und man setzt nicht so stark auf einen Dateimanager, der Conqueror ja im Grunde genommen auch ist. Das hat man bei Reconk komplett außer Acht gelassen und man setzt halt nur auf Webseiten. Man könnte es so quasi sagen als, es ist der Chromium KDE Browser, würde ich mal fast sagen. Also er sieht fast so ähnlich aus wie Chromium, bietet ähnliche Funktionen wie zum Beispiel eine Ansicht der zuletzt geöffneten Fenster, also häufigst geöffneten Fenster in so einer kleinen Thumbnail-Ansicht. Das wird immer als neue Tab-Ansicht angezeigt und man kann dann zu den häufigst genutzten Webseiten direkt springen, was sehr, sehr nützlich ist. Ansonsten Adblocking-Support hat er mit an Bord, Flash und sowas, alles HTML5-fähig ist er auch. Sehr, sehr schön gemacht, sehr, sehr gut auch integriert vom Kubuntu-Team. Und dann gibt es natürlich auch noch eine ganze Menge anderer Sachen, die ja ganz speziell bei diesem Kubuntu sind, nämlich dass zum Beispiel auch die Möglichkeit jetzt besteht, Programme nachträglich zu installieren, die ein Office-Paket ausliefern, das jetzt nicht LibreOffice heißt, was man sowieso schon in allen Versionen im Grunde genommen irgendwie von allen Linux-Distributionen her kennt, sondern es gibt dort das KDE-eigene Office, das ja vor kurzem erst in einer neuen finalen Version erschienen ist, in der 2.4er-Version, nämlich Caligre. Caligre Office Suite, so heißt sie, ist auch noch stetig in der Weiterentwicklung natürlich, aber es ist zumindest schon mal einen ersten Blick wert. Es kann sehr gut, sogar teilweise besser als LibreOffice Dokumente importieren. Gerade auch was den Austausch mit der Microsoft-Welt angeht, ist der Import bei Caligre sehr, sehr gut, sehr, sehr ordentlich. Exportiert wird allerdings nur im ODF-Format, das heißt, wenn man es austauschen möchte, kann man eben nur das ODF-Format verwenden oder man benutzt halt ein PDF. PDF-Export ist natürlich auch mit an Bord. Ja, jetzt habe ich so ein bisschen über Kubuntu geredet. Da gibt es natürlich noch viele, viele Einzelheiten, die mit eingeflossen sind. Eine Ablösung für Kopete, ein Telepathy-Client, der Instant Messaging macht, ist mit dabei. Es ist Quassel mit dabei, ein IRC-Programm, was einem erlaubt, halt im IRC-Chat miteinander zu chatten. Das alles und noch viel mehr ist halt bei der KDE-Version dabei von Ubuntu, bei Kubuntu eben. Dann gibt es noch Xubuntu, das habe ich auch kurz erwähnt. Das war das, wo sie einen Non-PAE-Kernel für 32-Bit-Systeme standardmäßig verwenden. Xubuntu benutzt die XFCE Desktop-Oberfläche und XFCE ist ja auch jetzt vor kurzem in einer 4.10er Beta-Version erschienen. Meines Wissens nach ist allerdings noch das etwas ältere 4.8 oder 4.9er Release, also auch ein Entwicklungsrelease in Xubuntu mit enthalten. Ich schaue gerade mal nach, was für eine XFCE-Variante dort jetzt mit an Bord ist. Es ist die 4.8er-Version, die mit an Bord ist. 4.8.1 ist also mit an Bord. 4.8.2, was ist es genau? Ich glaube, es ist 4.8.2, ist es, glaube ich, von XFCE. Also eine sehr aktuelle, stabile Version von XFCE ist mit an Bord. Natürlich wie wieder mit den ganzen optischen, etwas aufpolierten Theme. Das war ja schon bei der letzten Version sehr, sehr gut, muss man ganz deutlich sagen. Also dieses Greybird-Theme ist tatsächlich der Hammer. Wer sich das mal anschauen möchte, das kombiniert so ein bisschen das GTK 2 Look and Feel und GTK 3 Look and Feel miteinander. Und ich echt empfehlenswert, auch vielleicht mal unter Ubuntu oder unter einem anderen System mal auszuprobieren. Also ein sehr, sehr freshes Aussehen, sehr, sehr schön konfiguriert. Man hat oben ein Panel, man hat unten eine ja etwas dickere Panelleiste, die so eine Art Dock mit Schnellstartsymbolen darstellt, wo man halt allerdings dann auch ähnlich wie bei GNOME 2 auch Panel-Plugins quasi ablegen kann, um schnell zu einem bestimmten Ordner springen zu können, um die Auslastung der CPU oder des Netzwerks anzeigen zu können. Also XFCE mausert sich so langsam zu einem GNOME 2-Ersatz, würde ich mal so ganz deutlich sagen. Also es ist sehr gut zu konfigurieren, es kann eine ganze Menge. Man hat den Dateimanager jetzt auch so pimpt im Grunde genommen in der 4.8er-Version, dass dann natürlich auch Netzwerk-Shares eingebunden werden können. Und ansonsten ist ein sehr, sehr solides Release, solides Update. Man kriegt natürlich dann auch Multimedia-Software mit dabei. Ich glaube, letztens war Exile da der Standard-Media-Player. Müsste mal schauen, was momentan da drin ist. Sie haben auf jeden Fall auch in Sachen Multimedia auch eine Kompatibilität zu Ubuntu. Das heißt, dort wird auch auf das G-Streamer Multimedia-Framework im Grunde gesetzt, sodass man auch die Codecs einfach nachinstallieren kann, wenn zum Beispiel irgendein Codec nicht mit installiert ist. Und ansonsten gibt es halt auch einen Power Manager, also auch sehr schön mit an Bord. Abbey Word als Office-Programm ist mit dabei, also eine etwas abgespecktere, genommen eher orientierte Word-Verarbeitung. Dann gibt es den G-Music Browser, das ist der, den sie jetzt einsetzen für eben das Abspielen von Musik. Es gibt natürlich die üblichen Systemtools, die man eben so benutzt. Ansonsten ist das ein sehr, sehr solides Release, sieht sehr, sehr schick aus. Benutzt eben auch Synaptic standardmäßig, das wird auch mit ausgeliefert und man kann auch auf das Ubuntu Software Center zugreifen, falls man möchte, was natürlich bei Kubuntu auch übrigens geht, wenn man den möchte. Ansonsten sehr, sehr gutes Release für die Leute, die so Unity und vielleicht GNOME 3, auch jetzt dieses GNOME 3 Fallback oder GNOME 3 Classic Modus, wem das nicht so liegt, der sollte sich und der halt nach GNOME 2 irgendwie Sehnsucht hat, der sollte sich vielleicht mal XFCE anschauen. Sehr, sehr solides Release und auch immer sehr, sehr gut vom XFCE-Team bei Ubuntu. Dann gibt es natürlich noch Lubuntu. Das liegt mir so ein bisschen am Herzen, weil ich da auch mit involviert bin. Und Lubuntu setzt natürlich auf dem LXDE-Desktop. Der LXDE-Desktop kommt auch wieder mit einigen Neuerungen daher. PCManFM, der Dateimanager, ist in der aktuellen Version 0.9.10 enthalten, hat einige Bugfixes erfahren, hat übrigens auch, und das gibt es schon seit der letzten Version, auch diesen Netzwerksupport für alle möglichen Sachen. Sehr schön ist auch eine Sache, dass bei Lubuntu, und das ist ganz besonders, jetzt auch ein eigenes Software Center mit ausgeliefert wird. Ähnlich wie bei KDE, wo man sein eigenes ausliefert, hat man sich auch entschlossen, bei Lubuntu eines auszuliefern. Und da ist es sehr fein, weil dort hat man tatsächlich darauf geachtet, was die Zielgruppe von LXDE bzw. Lubuntu sein soll. Eher schwächere Rechner, älteste Rechner, also 10, 12 Jahre alte Rechner sollen damit tatsächlich wieder flott gemacht werden. Natürlich auch jüngere Rechner, die vielleicht wenig Ressourcen haben nur, also Netbooks könnte ich mir durchaus vorstellen, dass die sehr flott mit LXDE laufen und dem Lubuntu Desktop im Grunde genommen. Und Lubuntu bietet eben dafür ein eigenes Software Center, das sogenannte Lubuntu Software Center. Es kommt sehr abgespeckt daher, erinnert so ein bisschen an das allererste Ubuntu Software Center, ist allerdings tatsächlich in der Eigenentwicklung und deutlich flotter. Man hat sogar die Möglichkeit, das ja sehr, sehr flott einzustellen, indem man zum Beispiel sagt, okay, Screenshots sollen gar nicht angezeigt werden, wenn ich mich über ein Programm informieren möchte, sondern ich will halt tatsächlich nur den Beschreibungstext lesen. Ich kann einstellen, dass, und das ist standardmäßig so, dass Reviews gar nicht angezeigt werden, sondern erst wenn ich auf einen Knopf klicke, werden mir diese Reviews angezeigt, also weil ich unsicher bin. Natürlich das Rating selber, das wird dann auch mit diesem Review erst später dann runtergeladen. Und das ist auch eine tolle Sache, gerade auch für die Leute vielleicht, die ja an Orten der Welt sitzen, wo Internet nicht immer selbstverständlich ist oder die Bandbreite nicht ganz groß ist, hat man die Möglichkeit, beim Lubuntu Software Center auch auszustellen, dass eben nicht nur Screenshots nicht mitgeladen werden sollen, sondern dass man zum Beispiel halt eben auch diese Reviews gar nicht automatisch lädt. Oder dass man halt auch zum Beispiel sagt, dass man keine Icons angezeigt haben möchte, was natürlich dann auch ein bisschen ressourcenschonender ist. Also das Ganze auf ressourcenschonende PCs getrimmt und ja, sehr, sehr flott, sehr, sehr ordentlich, läuft sehr, sehr cool. Man kann auch mehrere Programme dann auswählen zur Installation. Die werden dann in so ein Basket Case, ein App Basket, also in so ein ja, Einkaufswagen, in so eine Einkaufstüte reingeworfen und man kriegt dann auch die Abhängigkeiten davon angezeigt und kann dann mit einem Klick alle Sachen, die man sich ausgesucht hat, dann installieren, werden runtergeladen, installiert und dann hat man seine Ruhe. Dann ist auch sehr schön und ja gut, das liegt wohl an mir dann teilweise. Ich habe es verbrochen im Grunde genommen. LX Keymap, also das Programm für das Setzen von Tastaturlayouts. Das hat jetzt endlich ein Update erfahren, sodass man auch multiple Keyboard-Layouts auch nach der Installation, während der Installation ist es auch möglich, aber wenn man es vergessen hat, kann man es auch nach der Installation noch machen und zusätzliche Keymaps, zusätzliche Tastaturlayouts hinzufügen und dann auch zwischen diesen umschalten. Da gibt es noch hier und da ein paar Bugs, das heißt, die Leute, die vielleicht sich ärgern, dass das Programm gar nicht startet, die sollten sich vielleicht mal das Lubuntu PPA dafür anschauen. Also gibt es extra Archiv, da haben sie die neue Version schon drin, das braucht noch ein bisschen, bis das dann nach Ubuntu kommt, weil halt eben im Bugfix, da waren wir ein bisschen langsam. Sagen wir mal so, das hat nicht mehr ganz gereicht für das Release, den Fehler auszumerzen. Auf jeden Fall, daran wird halt auch noch weiterentwickelt und für die Leute, die sich vielleicht ein bisschen rumärgern, dass das nicht sofort funktioniert, Tastaturlayouts kann man natürlich auch über die Konsole wechseln, falls das nötig wird. Ansonsten ist das, glaube ich, eine nette Funktion, dass man jetzt auch per grafischem Programm da Tastaturlayouts setzen kann. Ja, ansonsten, was wird eingesetzt? Es wird Abbey Word immer noch als standardmäßig als Office-Programm, als ja, Briefschreibprogramm einfach mitgeliefert. Es gibt noch Numeric als Tabellenkalkulationsprogramm. Sehr schön finde ich, dass Chromium ausgeliefert wird als Standard-Webbrowser. Da fragen sich alle, Chromium, Standard-Webbrowser und schwache PCs? Ja, doch, eindeutig, gerade wenn man mit ja, wenig Tabs arbeitet, 3-4 Tabs nur arbeitet, bietet halt Chromium immer noch die meiste Geschwindigkeit und ja, dem am wenigsten genutzten CPU und Arbeitsspeicher im Vergleich eben mit Firefox oder anderen Webbrowsern. Es wäre noch eine Möglichkeit, Midori oder sowas nachzuinstallieren. Es wurde auch schon diskutiert, aber Chromium bietet halt, weil wir es ja sowieso schon ausgeliefert haben, in den letzten Versionen halt eben den besseren Support auch für HTML5 und ist halt auch weitestgehend besser getestet und besser gewartet. Das kann sich allerdings immer ändern, weil jetzt momentan die Chromium-Builds so ein bisschen, sagen wir mal, eher schlecht gewartet werden. beziehungsweise die Updates etwas unregelmäßig kommen und deshalb kann es natürlich dann auch vorkommen, dass wir uns entscheiden als Lubuntu-Team, okay, wir wollen einen neuen Webbrowser und dann schauen wir mal, wie sich das dann weiterentwickelt. Ansonsten Lubuntu auch mit dem 3.2er-Kernel ausgeliefert, hat jetzt einen neuen Anmeldemanager bekommen, benutzt jetzt den simplen GTK-Greeter von LightDM. Und ja, ansonsten gibt es da nicht großartig viel zu sagen. Es gibt Audacious, immer noch einer der besten Audioplayer in der allerneuesten Version enthalten. Das ist so ein, ja, sagen wir mal, inoffizieller Nachfolger von XMMS. Das heißt, man kann auch sein uraltes WinM2 aufleben lassen, hat aber auch eine neue, moderne Oberfläche, die einem halt erlaubt, zum Beispiel auch Playlisten, mehrere Playlisten zu erstellen, die Playlisten zu durchsuchen und so eine Art Datenbank, Musikdatenbank aufzubauen. Ansonsten GNOME M Player ist mit dabei, der kann quasi alles fressen, alles abspielen von DVD über Audio-CDs, über irgendwelche Webstreams, selbst sogar analoges oder digitales Fernsehen kann man, wenn man so eine Karte hat, einfach damit abspielen und das ist tatsächlich eines der, ja, einer der besten Videoplayer, würde ich mal sagen, neben dem VLC. Das wird da auch ausgeliefert, also Lubuntu kommt dann tatsächlich doch schon, ja, großartig ausgestattet daher. Ein bisschen was schwach auf der Brust ist es in Sachen Grafikbearbeitung, das macht man aber sowieso auf so schwächeren Rechnern, älteren Rechnern sowieso nicht. Ansonsten, wer das auf einem modernen Rechner ausprobieren möchte, kann das natürlich auch machen. All diese Linux-Distributionen werde ich euch natürlich auch verlinken. Dann könnt ihr das Ganze mal ausprobieren. Die Alternativen zu einem Ubuntu Unity sind auf jeden Fall da und sie sind auf jeden Fall stark wie noch nie. Also ich hatte noch nie so ein stabiles Kubuntu gesehen, bisher auch so ein poliertes Release von Kubuntu. Xubuntu hat sich mal wieder selbst übertroffen, aber die Qualität war ja bei Xubuntu sowieso schon immer, also mindestens genauso hoch, wenn nicht sogar höher als bei Ubuntu Releases. Und bei Lubuntu ist man auch wieder einen Schritt weiter, ist ja noch eine junge Distribution, ist glaube ich erst das zweite offizielle Release in der Ubuntu-Familie. Und da ist man auch in Sachen Qualität, Aussehen und Qualität der Applikationen und der Beständigkeit ist man da auch weit vorne. Also insgesamt sehr, sehr interessante, sehr, sehr, ja, hochspannende Linux-Distribution. Wenn einer mal auch wieder auf neues Ubuntu setzen möchte, der kann sich diese Geschichten mal anschauen. Das ist alles hochinteressant. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, jetzt wollen wir uns mit einem Dateisystem auseinandersetzen. Ihr merkt, ich habe ganz am Anfang vom Dateisystem im Rahmen von BOS und Heiko geredet. Unser quasi Teil 2, was machte BOS, was macht Heiko so besonders, dreht sich um Dateisysteme bzw. um das Dateisystem, das die Firma B damals noch für BOS entwickelt hat. Und das ein 64-Bit-Journaling-Dateisystem ist. Das Journaling, das ist heutzutage Standard. Damals war es eine Revolution. Aber das, was eben noch revolutionär bei diesem Dateisystem ist und war, war die Unterstützung von Metadaten und eine assoziative Dateiverwaltung. Also das, was man vielleicht bei einigen Linux-Dateisystemen als Extended Attributes kennt, da ist es quasi auch mit enthalten, wurde eben bei der Firma B in den 90er Jahren, Ende der 90er Jahre, dann mit integriert in ihr BOS-System. Und da war es halt eben besonders, dass eben anders als bei Linux heutzutage im Grunde genommen auf diese Extended Attributes gar nicht aufgesetzt wird, hat man tatsächlich massiv bei BOS, und das macht man bei Heiko heutzutage auch noch, auf dieses Dateisystem aufgebaut, auf die Möglichkeit, ein Dateisystem zu haben, das so verwaltet werden kann wie eine Datenbank. Das also die Vorteile einer Datenbank beinhaltet, indem Metadaten tatsächlich auf Dateisystemebene ja, gespeichert werden und man damit arbeiten kann, also indizieren kann, suchen kann. Und das klappt nicht nur bei Dateisystemen sehr gut, sondern das klappt eben auch nicht nur bei Datenbanken sehr gut, sondern auch eben beim Dateisystem. Das wollte ich eigentlich sagen. Und Haiku hat das BFS-Dateisystem quasi übernommen, beziehungsweise den Grundgedanken, die Grundgedanken davon übernommen, hat allerdings natürlich ein OpenBFS reimplementiert, also BFS reimplementiert, einige Hürden, einige Schwächen, die das BFS-System in der Architektur natürlich auch hatte, was jetzt Begrenzungen bestimmter Dateigrößen angeht oder auch Partitionsgrößen angeht, hat man angegangen, aber auch andere kleine Problemchen, die aufgetaucht sind, zum Beispiel, dass irgendwelche Attribute dann in einem Verzeichnis geändert worden sind und man musste die eigentlich manuell reindexieren, die Verzeichnisse, damit man sofort dann auf die Sachen auch zugreifen konnte. Sowas alles, das hat man auch alles, also hier und da ein paar kleine Fixes und natürlich ein paar kleine Neuerungen, sind ja mittlerweile, glaube ich, über 10 Jahre, sind das 10 Jahre schon, dass Heiko existiert. Also es ist schon eine ganze Menge her. Auf jeden Fall, das BFS-Dateisystem kam 1997 raus, da könnt ihr euch vorstellen, es hat sich natürlich bis heute einiges getan, aber das Grundkonzept wurde auch in Heiku, in dem OpenBFS-Dateisystem, übernommen. Gut, was macht das Ganze jetzt so besonders? Speichern von Metadaten, das hat man vielleicht schon mal gehört im Zusammenhang mit dem Windows Longhorn bzw. Windows Vista Release. Da gab es ja mal Gerüchte, dass es ein sogenanntes WinFS geben sollte, das eben genau diese Funktion auch haben sollte. Es gab mal eine Beta-Version, glaube ich, von Windows Longhorn oder eine Alpha-Version, wo sogar dieses WinFS mit integriert war, aber das lief so buggy, so instabil, dass man direkt gesagt hat, okay, wir lassen es sein. Bei Heiko ist man tatsächlich diesen Weg gegangen und das Schöne dabei ist, dass man dazu die Kompatibilität zu BFS nicht gebrochen hat. Sprich, wenn man alte Dateien vom BOS-System hat mit den Attributen und die einfach rüberkopiert auf ein neues OpenBFS-formatiertes Heiko-System, kann man immerhin noch weiterhin auf diese Attribute zugreifen. Also die Kompatibilität ist dort gegeben. Jetzt fragt man sich natürlich, Attribute, was kann man denn da so speichern? Wenn man von der Linux- oder Windows- oder Mac-Welt kommt, kennt man ja meistens nur Attribute, ja, lesend, schreibend und ausführbar schalten und vielleicht noch hier Benutzernamen zuweisen oder eine Benutzergruppe zuweisen, das war's. Man kann aber eine ganze Menge noch mehr machen und das macht BOS bzw. BFS-Dateisystem und Heiko machen das tatsächlich in ihrem Dateisystem sehr ordentlich, beispielsweise E-Mails. E-Mails kann man tatsächlich ganz einfach runterladen, man kann aber auch und halt in Dateien speichern, man kann aber auch in den Dateien, in den Dateiattributen direkt hineinschreiben, wer ist derjenige, der mir die E-Mail gesendet hat, wann hat er mir diese E-Mail gesendet, was ist das Subject, also was ist der Betreff dieser E-Mail. Das lässt sich alles schön in diese Metadaten, in diese Attribute der Datei reinschreiben und diese Attribute können relativ schnell, weil sie in einem Index stehen, auch dann per Suche gelesen werden. Das ist also all das, was man heutzutage kennt, wo bei macOS 10 es Spotlight gibt, bei Linux gab es Beagle oder es gibt jetzt Ansätze, so eine semantische Suche Nepomuk bei KDE einzubauen oder Zeitgeist beim GNOME-Projekt. All das ist eben auf Dateisystemebene schon in BOS bzw. Heiku enthalten. Das heißt, all das, was jetzt erst hochkam, hat man schon 1997 bei BOS sich ausgedacht, im Grunde genommen, dass man das so machen kann. Und so hat man zum Beispiel nicht nur die Möglichkeit, E-Mails zu indexieren, also einfach sagen, ja, ich speichere jetzt als Attribut gleichzeitig, von wem meine E-Mail gekommen ist und Datum und so weiter und so fort, sondern ich kann das natürlich auch mit Audiodateien machen. Es gibt einige Tools bei BOS und auch bei Heiku, wo man tatsächlich die ID3-Tags von Audiodateien auslesen kann. Also Interpret, Titel, Genre, wann das Album erschienen ist, Albumdaten natürlich selber, sogar wenn man will, kann man das Album Artwork als Attribut speichern und hat dann die Möglichkeit natürlich diese Attribute von den vom ID3-Tag auszulesen und in ja, BFS-Attribute, in Dateisystem-Attribute umzuwandeln und der Datei quasi anzuhängen. Das macht natürlich die Datei etwas größer, weil natürlich da Sachen angehängt sind, also die Attribute angehangen sind und sie vielleicht doppelt vorhanden sind, wenn jetzt ID3-Tag schon in der Datei drin steht und so weiter und so fort. Allerdings ist es so, dass wenn man die Datei rüberkopiert auf einen FAT32-Stick, wo jetzt zum Beispiel keine erweiterten Attribute zur Verfügung stehen, werden diese natürlich auch nicht mitkopiert irgendwie. sondern die gehen einfach verloren. Das heißt, die Datei behält im Grunde genommen seine ursprüngliche Größe bei. Und heutzutage ist ja Festplattenspeicher nicht so teuer, deshalb ist das, glaube ich, kein großes Thema, dass da Dateien etwas größer werden, dadurch, dass man da zusätzliche Attribute zu speichert. Das Schöne ist, dass man dann jetzt auch tatsächlich dann, weil man ja so ein datenbankähnliches Dateisystem hat, auch mit datenbankähnlichen Anfragen in der Dateisuche, in der Dateisuchenmaske arbeiten kann und einfach sagen kann, ja, okay, zeige mir Dateien, die ich bearbeitet habe, gestern bis heute um 15 Uhr an. Dann werden alle Dateien aufgelistet, das geht blitzschnell, also wirklich, selbst wenn ihr ein riesengroßes Musikarchiv habt, es muss nicht irgendwie einzeln nachgeschaut werden, sondern es ist alles in einem Index quasi enthalten und man kann einfach diesen Index durchsuchen, wie eben bei einer Datenbank, und dann hat man blitzschnell halt eben die Dateien komplett aufgelistet. Das Geile dabei ist, dass auch wenn man neue Dateien dann erstellt, beispielsweise zeige mir alle Musik Pop aus den 90er Jahren an und ich kopiere gerade gleichzeitig auch noch mein Musikarchiv in den Musikordner auf Haiku, dann werden dann auch theoretisch die Dateien, die gerade kopiert worden sind, wo eben der Index geschrieben worden ist, auch automatisch der Suche hinzugefügt. Das heißt, ich kann die Suche dann auch sogar dynamisch gestalten, also die ist dann quasi dynamisch, die Suche, und ich kann sogar die Suchanfrage, die ich dann gemacht habe, als sogenanntes Query, wie eben bei einer Datenbank, als ja, virtuelle Datei einfach auf den Desktop legen oder in einen Ordner reinlegen und kann auf dieses Query dann draufklicken. Das speichert im Grunde genommen auch wieder mit Hilfe von Attributen natürlich die Suchanfrage ab, und wenn ich dann da draufklicke wieder auf dieses Query, dann öffnet sich halt wieder mein Dateisuchen, im Grunde genommen mein Dateimanager, wo er mir quasi alle diese Dateien auflistet. Sprich, im Grunde genommen kann ich damit auch eine Musikverwaltung machen, indem ich sage, okay, ich sage hier Interpret, was weiß ich, John Bon Jovi oder sowas, mach mir so eine Suchanfrage selber, leg mir in meinen Musikordner eben diese Suchanfrage rein und kann dann jedes Mal, auch wenn ich dann neuere Songs irgendwann mal hinzufüge, John Bon Jovi quasi da im Dateimanager direkt mir anschauen. Und das ist also sehr, sehr nett gemacht. Das heißt, man muss nicht irgendwie eine externe Datenbank in einem anderen Musikplayer irgendwie bemühen, sondern man kann das alles auf Dateisystemebene machen. Und die Musikprogramme und so weiter und so fort, alle Musikprogramme unter Haiku haben dann die Möglichkeit natürlich auch diese Abfragen zu machen. Das heißt, die müssen nicht mehr sehr mächtig sein, die müssen nicht ihre eigene Datenbank mitbringen, sondern sie müssen halt einfach nur schick aussehen und das machen, was man möchte, also Musik abspielen und möglichst halt minimalistisch vielleicht aussehen oder vielleicht richtig aufgeblasen, richtig Features bieten, wie zum Beispiel Songtexte speichern, direkt YouTube-Videos anzeigen oder sowas. Das kann man alles machen, allerdings können die halt eben alle auf das Dateisystem, auf quasi die Datenbank in dem Dateisystem zugreifen. Das heißt, die müssen kein eigenes Datenbanksystem mitbringen. Und wo das Ganze Sinn macht, das zeigt sich auch halt eben bei E-Mails. Bei E-Mails habe ich häufiger das Problem, gerade wenn ich zum Beispiel, ich bin jetzt vor kurzem vom Thunderbird auf Carmail gewechselt, und wenn ich jetzt halt eben wechsle, dann muss ich halt, wenn ich jetzt kein IMAP habe, wenn ich das mit Pop irgendwie runtergeladen habe, muss ich halt, fängt das Konvertieren halt an, damit man das Ganze irgendwie rüberkriegt, die ganzen E-Mails. Das wäre bei BOS relativ einfach, weil die ganzen E-Mail-Clients im Grunde genommen auf eine Datenbank eben das Dateisystem zugreifen. Das ist halt immer gleich, und die Anfragen müssen halt immer gleich sein bei dem Dateisystem. Das wird gewährleistet, und ja, dann braucht man halt, wenn man einen neuen E-Mail-Client ausprobieren möchte, muss man halt irgendwie nichts rumkonvertieren, sondern man hat seine E-Mails einfach da. Das ist sehr geil gemacht, also sehr gut gelöst aus Nutzerperspektive vor allen Dingen. Und das ist das, was Haiku auch ja so ein bisschen anstrebt und das, was eben das Dateisystem auch so stark macht und was, glaube ich, auch viele Leute viel besser verstehen, wenn sie gar ja, Computeranfänger sind oder sowas, dass man halt eben alles im Dateimanager suchen kann, ob Musik, ob E-Mails, ob vielleicht auch Instant-Messaging-Geschichten, Chatlogs oder sowas, dass man das alles suchen kann im Dateimanager. Es gibt sogar eine Erweiterung, die gab es damals auch schon für BOS, eine Möglichkeit, einen Chat-Client zu erstellen, der mithilfe von, der seine Kontaktverwaltung mithilfe von Metadaten im Grunde genommen auch auf Dateimanager-Ebene gemacht hat. Das heißt, er hat im Grunde genommen alle Metadaten zum Kontakt selber als Datei abgespeichert. Man konnte also, man brauchte kein extra Fensterchen mit einer Kontaktliste und so weiter, sondern man hat einfach gesagt, okay, klicke mir auf den Ordner Kontakte, und dann zeigte er in diesem Ordner Kontakte im Dateimanager alle Kontakte an, und die Kontakte, die online waren, die haben zum Beispiel ein anderes Icon bekommen oder so. Und dann habe ich doppelt draufgeklickt, dann öffnete sich das Chatfenster und ich konnte loschatten. Das hat natürlich Vorteile, weil die Kontakte sind natürlich dann auch auf Dateisystemebene durchsuchbar. Und ich kann natürlich dann auch diese Kontakte mit meinen herkömmlichen Kontakten pflegen oder zusammenfügen. Es gibt ein Kontaktverwaltungsprogramm, nennt sich People. Damit hat man die Möglichkeit, halt E-Mail, Adresse und alles Mögliche einzutragen, Adresse, Name und so weiter, was man halt so kennt, noch ein Bild hinzufügen oder sowas. Und man kann halt dann das auch wieder zusammenfügen. Das heißt, man hat eine Kontaktverwaltung im Dateisystem quasi enthalten durch diese Metadaten, durch diese Attribute, und kann dann, wenn man möchte, per Rechtsklick auswählen, ja, entweder ich schicke dem eine E-Mail, also im Dateimanager, ich schicke dem eine E-Mail, öffnet sich das E-Mail-Programm und man kann da was schreiben, oder ich schicke dem halt direkt eine Instant Message oder sowas, oder ich versuche den anzurufen, wäre ja auch denkbar heutzutage. Das ist halt alles möglich auf Dateisystemebene, und das ist sehr, sehr, sehr mächtig, wenn alles im Dateisystem quasi wie eine Datenbank, oder das Dateisystem wie eine Datenbank benutzt werden kann, dann ist das natürlich sehr, sehr cool, dass man halt sehr, sehr viele Dinge machen kann, und im Grunde genommen kann man alles im Dateimanager machen. Das ist auch sehr, sehr nett. Natürlich gibt es immer noch ein paar Sachen programmieren oder sowas oder ein paar Shell-Befehle ausführen, die möchte man vielleicht nicht im Dateimanager machen, aber viele andere Sachen kann man da machen, und dadurch, dass es halt so mächtig ist, braucht man halt auch nicht irgendwie, man muss nicht unbedingt dann tatsächlich irgendwie groß viele Programme, viele komplexe Programme haben, sondern es meistens reichen schlichte Programme, oder man kann sogar auf diese schlichten Programme sehr verzichten, indem man halt tatsächlich nur den Dateimanager benutzt und der Dateimanager halt diese, zumindest zum Anzeigen von Kontakten und sowas, so kleine Programme hat, die das halt können. Also das ist schon sehr, sehr stark gemacht, und das zieht sich halt eben von dem BOS-System auch zum heutigen Haiku-System weiter. Es gibt halt eben Multimedia-Erweiterungen, man kann das für Videoarchive und sowas alles verwenden, für Musikarchive natürlich, für E-Books lässt sich das verwenden, es lässt sich für E-Mails verwenden, für Kontakte und was man sich alles noch so denken kann. Dafür lässt sich das Ganze dann auch tatsächlich verwenden, und es ist ein sehr, sehr mächtiges System, und wer mehr dazu erfahren möchte, also wer mehr allgemein zu dem BFS-Dateisystem erfahren möchte, der hat die Möglichkeit natürlich zum einen, sich das ein bisschen anzueignen bei der Wikipedia. Ich werde da vielleicht mal das verlinken, ist ganz, ganz kurz das ganze, der ganze Link, also beziehungsweise der Wikipedia-Eintrag ist da relativ klein. Ich werde auch nochmal versuchen, einen besseren Link zu finden auf der Haiku-Webseite. Dort gibt es sicherlich auch noch ein bisschen mehr Lesestoff, auch wenn der vielleicht, wenn das Ganze auch auf Englisch ist. Und natürlich meinen kleinen Artikel, den ich auch letztes Mal schon rangehangen habe, da wird auch noch ein bisschen was aufgedröselt, was man machen kann. Ihr könnt euch mal vorstellen, ein Anwendungsgebiet möchte ich nochmal sagen. Es gab mal einen B-Tips-Server, also für BOS-Tipps halt so ein Server. Der wurde komplett auf Haiku gehostet, und die Webseite selber mit den ganzen Tipps, die wurde im Grunde genommen keine extra Datenbank oder sowas gespeichert, sondern auf dem Dateisystem halt mit einem einfachen Python-Script wurde eben diese Webseite gebaut, und eben die Dateisystem-Abfragen nach Tipps wurden halt eben mit Python irgendwie umgeleitet und dann in der Webseite quasi angezeigt. Das ist halt das, was man damals gemacht hat. Ich glaube, der Code ist auch noch online, dann werde ich euch das auch nochmal verlinken, wenn ihr euch das mal anschauen wollt, wie das Ganze dann damals ausgesehen hat. Heutzutage ist, glaube ich, diese Webseite immer noch aktiv, allerdings setzt die jetzt auf einen WordPress oder sowas auf, und hat das alte Konzept halt aufgegeben. Aber man kann sich schon vorstellen, dass das auch eben für einfache ja, Heimvernetzung tatsächlich auch nützlich sein könnte, so eine kleine Datenbank aufzubauen, wenn ich mir vorstelle, dass ich halt auch die Möglichkeit habe, vielleicht das irgendwie zu synchronisieren, eventuell die Daten dann auch tatsächlich zu exportieren. Daran arbeitet man ja auch beim Heiko-System, dass man vielleicht diese Daten, die halt auf diesem Dateisystem sehr schnell indiziert werden können, dass man die auch exportieren kann und dass diese extra Attribute auch irgendwie gespeichert werden können. Wenn das auch alles klappt noch, dann würde ich sagen, ist das tatsächlich ein sehr, sehr mächtiges System für Heimanwender und tatsächlich auch sehr, sehr schnell und flott und auf jeden Fall sehr, sehr wünschenswert, dass man sowas benutzt. So, jetzt habe ich viel über das BFS-Dateisystem geredet. Wie gesagt, die Links werde ich dranhängen. Und dann widmen wir uns noch ein bisschen was, ein ganz klein wenig was der Netzpolitik. Da gab es ja, sagen wir mal, ein bisschen was Aufstand, was jetzt die USA angeht. Denn dort wurde ein neues Gesetz, das sogenannte CISPA-Gesetz, quasi vom Repräsentantenhaus quasi beschlossen. Und das ist quasi, wenn ihr euch überlegt, was SOPA eigentlich war und wie, also wenn ich das mal so im Vergleich sehe, ist SOPA richtig harmlos. Also CISPA greift so richtig ein und das ist quasi Überwachungsstaat 1.0, was dort beschlossen werden soll. Präsident Obama hat zwar gesagt, er will das Gesetz gar nicht unterschreiben und damit wäre das Gesetz so ein bisschen auf der Kippe. Allerdings ist es jetzt quasi vom Repräsentantenhaus beschlossen. Jetzt kommt natürlich auch noch das zweite Haus. Ich habe es vergessen, wie es heißt. Ich kenne mich mit den USA und der Politik nicht ganz so aus, jedenfalls nicht mit den Begriffen. Allerdings ist es auf jeden Fall schon mal hochinteressant, das zu sehen, dass jetzt im Grunde der Prozess, der Protest so ein bisschen nicht so groß war, wie er eigentlich hätte sein sollen. Dann gibt es natürlich noch, wieder hier, kommen wir mal zur Netzpolitik hier in Deutschland, gab es natürlich auch wieder, sagen wir mal, ein bisschen was, die Debatte über Urheberrechte ist so ein bisschen was eskaliert, würde ich mal das Ganze behaupten. Und es ist halt mittlerweile so, dass sich nur noch die Extremisten, dass die halt sehr laut sind. Das eine sind die, die komplett gegen Piratenpartei und Co. wettern und gegen alle, die im Internet irgendwie meinen, dass sie auch YouTube-Videos kostenlos anschauen sollten oder sowas, oder YouTube-Videos zumindest gute Werbung sind für einige Künstler. Also die mit sehr, sehr viel extremen Bildern da auch arbeiten. Auf der anderen Seite gibt es natürlich dann auch die sehr laut schreien, die GEMA sind alles Idioten, Mafia und Content-Mafia hier und da und alles im Internet sollte, das Urheberrecht sollte komplett abgeschafft werden und so weiter und so fort. Also die sind sehr, sehr laut, die schreien sehr, sehr laut, muss man gerade sagen. Und die Vernünftigen, die so in der Mitte sitzen, sind kaum zu hören und das ist halt ein bisschen was traurig, weil vor allen Dingen dann die Leute, die halt kreativ die sich selber als zu den Kreativen zählen und so vielleicht auch so ein bisschen momentan ihre Kohle damit verdienen, die sind immer auch sehr laut und sehr schnell dabei, sich in, sagen wir mal, zwielichtige Dinge einzuspannen, was jetzt zum Beispiel das mit den Tatort-Kommissaren, mit den Tatort-Schreiberlingen angeht, die ja dann quasi auch gegen Piratenpartei und gegen den CCC gewettert haben und gegen die kostenlose Kultur im Internet. Und dann gibt es natürlich auf der anderen Seite den CCC zum Beispiel, der das Ganze suffisant irgendwie beantwortet hat. Dann gibt es aber natürlich auch so Sachen, die manchmal aus dem Ruder laufen. Ich habe letztens auf Sat.1 eine Sendung gesehen, die dann nach dem GEMA-Urteil zu YouTube aufgeklafft ist, die so ein bisschen auch wieder den Gegensatz gezeigt hat. Da war zu einmal ein Vertreter der Piratenpartei und einmal ein Vertreter der Digitalen Gesellschaft e.V., soweit ich es verstanden habe. Und zum anderen war ein Rechtsanwalt dort, der sich auch in Sachen Urheberrecht spezialisiert hat. Und einmal war von den Prinzen ein... das war gerade, wenn ihr es im Hintergrund gehört habt, mein Stichwort, dass mein Akku gleich leer ist. Und die Sendung fast vorbei ist. Aber auf der anderen Seite war noch jemand von den Prinzen da, ein Sänger, und die haben sich halt so ein bisschen gezofft. Der Pirat, der kam mir am vernünftigsten vor, weil er hat vernünftig, relativ vernünftig erklärt, dass halt eben das Urheberrecht angepasst werden muss in einer neuen digitalen Gesellschaft. Der von der digitalen Gesellschaft e.V., ich weiß nicht, der kam mir so immer, also der hat wenig geredet, sagen wir mal so, hat nicht viel gesagt. Und ja, das von dem Prinzen, er hat scheinbar das Internet nicht ganz verstanden und auch die neuen Vermarktungsstruktur des Internets und auch der Rechtsanwalt selber war natürlich auf die heutigen, diesigen Gesetze bedacht und war auch so, ja, sagen wir mal, mit Vorurteilen beladen und deshalb war das alles nicht so, ist das nicht so gut für die ausgegangen. Also bei diesem 1:1 Duell, glaube ich, wie es heißt, da hat halt eben am Ende bei der Befragung auch eher die Seite, wo der Pirat dran stand, überzeugen können. Aber da sind auch einige Leute aufgetreten im Zuschauerblock, die dann meinten, halt Urheberrecht gehört komplett abgeschafft und so weiter und so fort. Dem will ich mich nicht so anschließen. Ich will einen kleinen Appell starten und sagen, man muss sich das Ganze sehr nüchtern betrachten. Man darf sich nicht halt in Extremen verrennen. Zum einen muss man ganz klar sagen, dass es keine politische Mehrheit gibt, selbst wenn man die Piraten nimmt, die wollen das Urheberrecht nicht abschaffen und es gibt auch keine politische Mehrheit, das Urheberrecht abzuschaffen und wir brauchen eine, wenn wir es machen wollen. Anders geht's halt nicht. Andererseits gibt es natürlich das Problem, dass halt eben tatsächlich Urheberrecht-Änderungen geplant sind und die Änderungen vorgeschlagen worden sind von verschiedenen Seiten, CCC, Piratenpartei, Internetaktivisten, vielleicht auch Urheber selber. Es gibt einige Urheber, die natürlich sagen, die uneinsichtig sind, die sagen, ja, das alte Urheberrecht, das soll auch auf die digitale Welt, auf die Internetwelt übertragen werden. Und es gibt halt dann auch auf der anderen Seite die Extremen, die sagen, okay, wir wollen das Urheberrecht komplett platt machen und ich glaube, das ist nicht so der richtige Weg, den wir da gehen sollten, sondern wir sollten tatsächlich in Richtung Reform gehen und sollten dann aber über die Reformschritte sprechen. Also das ist wichtig, weil ich glaube, ein breiter Konsens besteht darin, dass eine Urheberrechtsreform nötig ist, dass was geändert werden muss im Urheberrecht, dass nicht sagen wir mal, die Strafen oder die Verfolgung, die Urheberrechtsstrafverfolgung irgendwie verstärkt werden muss, sondern dass am Urheberrecht selber was gemacht werden soll. Ich glaube, da herrscht so ein Konsens, dass da was gemacht werden muss und da sollte man dann tatsächlich in die Details reingehen und dann tatsächlich besprechen, was sind die Probleme des aktuellen Urheberrechts, wo gibt es halt tatsächlich bei den Urhebern vor allen Dingen Probleme, wo sehen sie Probleme, was kann man da anpassen, ohne natürlich andere Urheber vielleicht dann ein bisschen Recht irgendwie zu, oder unzumutbare Rechtskürzungen oder unzumutbare Sachen halt zuzumuten. Das ist das eine und das andere ist natürlich, dann muss man natürlich auch dafür sorgen bzw. sich darum kümmern, dass man natürlich dann auch auf der anderen Seite nicht den Konsumenten so aus dem Auge lässt, dass man den nicht, sagen wir mal, drangsaliert unnötigerweise mit so dummen Sachen, sagen wir mal, wie DRM für Videos und Musikdateien. Das muss nicht sein unbedingt. Dass man das Recht auf Privatkopie stärkt, das sehe ich, also zumindest aus meiner Sicht, dass das oder zumindest so weit aufklärt, damit der Nutzer dann auch weiß und keine Angst haben muss, was er eigentlich darf. Das ist heutzutage ja weniger bekannt. Und dann natürlich die ganze Internetsache, das muss auch alles geklärt werden, wie jetzt, wer jetzt Bilder von wem kopiert, was jetzt passiert, wenn ich ein Bild von mir, was vielleicht ein Fotograf gemacht hat, auf meine Facebook-Seite packe, gehört ja eigentlich urheberrechtlich dem Fotografen. Darf ich das? Muss ich den Fotografen vorher fragen? Oder wie sieht das da aus? Oder wird dafür vielleicht im Internet, bei solchen sozialen Medien, vielleicht irgendwie über die GEZ oder was, die wird ja auch demnächst für alle verpflichtend irgendwie vielleicht ein paar Cent eingezogen, die eben an diesen Urheber dann fließen können. Das kann ja auch die GEMA machen. Also habe ich auch nichts dagegen, wenn die sowas machen wollen. Aber wenn man dann dahergeht, wie die GEMA zum Beispiel und letztens dann zum Beispiel jetzt auch in Kindergärten vorgeht und sagt, sagt, okay, man möchte jetzt von denen auch Kohle dafür haben, dass da ja, Lieder ausgeteilt werden in gedruckter Form mit Noten oder sowas, dann ist das, glaube ich, dann geht das halt in eine Richtung, die keiner sehr gerne sehen möchte. Geh mal auf YouTube, ist sowieso schon schlimm, weil also das verstehe ich gar nicht, ist ja auch lächerlich, dass überall sich irgendwo anders geeinigt worden ist und hier in Deutschland will man halt für jedes Mal anklicken eines Musiktitels Kohle sehen. Das ist natürlich klar, dass es nicht bezahlbar ist und wenn die GEMA halt so stur bleibt und von der Gesetzgebung da nichts gemacht wird, dann sehe ich da tatsächlich schwarz im wahrsten Sinne des Wortes. Dann werden wir halt auf YouTube fast keine Inhalte mehr finden auf der deutschen YouTube-Seite und das wäre tatsächlich sehr, sehr schade. Nun ja, das ist so mein Verständnis zu diesem ganzen Thema. Es gibt natürlich auch eine ganze Menge weiterer Sachen, die natürlich andere Meinungen, andere Ideen, die ihr mir natürlich auch mitteilen könnt in den Kommentaren, wie immer. Ansonsten war es das für diese TechView Podcast Folge. Knapp 50 Minuten haben wir hier wieder verbracht und ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und bis zur nächsten Folge. Ja, kurzes Outtake. Das habe ich doch zu lang gemacht. Viel zu lang mich an dem Thema Urheberrecht aufgehalten. Aber das ist halt so ein großes Thema und da wird so viel gelabert. Und wenn man dann so hört, so einige Leute, die dann tatsächlich richtigen Blödsinn schreiben, also dann weiß ich auch nicht. Eine Sache habe ich noch vergessen bei der ganzen Netzpolitik natürlich, was auch hochgekocht ist diese Woche, ist, dass das Ultimatum der EU ausgelaufen ist, was Vorratsdatenspeicherung angeht. Und dass wir sie immer noch nicht eingeführt haben und das zugunsten halt, das muss man ganz ehrlich sagen, da hat unsere FDP-Justizministerin mal gute Arbeit geleistet und sich gegen die CDU durchgesetzt, die das natürlich am besten durchdrücken würde. Allerdings ist natürlich klar, Vorratsdatenspeicherung ist Unsinn. Es gibt keinen faktischen Beweis, dass es irgendwie ja in unseren Nachbarländern irgendwie, wo das eingeführt worden ist, irgendwas nennenswerte Erfolge gebracht hat, also nichts Großartiges. Und vor allen Dingen, was ich auch spannend finde, ist, dass jetzt herausgefunden wurde, dass ja auch die Bundesregierung ein vom Fraunhofer-Institut in Auftrag, beim Fraunhofer-Institut in Auftrag gegebenes Gutachten zur Vorratsdatenspeicherung damals, bevor sie sie eingeführt hatten, 2010 war das, glaube ich, bereits dieses Gutachten quasi so umgeschrieben haben, damit das alles natürlich so klingt, wie sie das haben wollten, weil das Fraunhofer-Institut auch ganz klar gesagt hat, dass da eventuell verfassungsrechtliche Bedenken zu sehen sind und dass das auch technisch nicht so umsetzbar ist, wie man sich das vorstellt. Und das hat man alles weggewischt, das hat man alles durchgestrichen und durch irgendwas anderes ersetzt oder durch ein Wort oder komplett die ganze Kritik rausgestrichen und dann wurde quasi der Bundestag so für dumm verkauft, würde ich mal sagen. Und das, also wenn das nicht mal untersucht werden müsste, also ich weiß es nicht. Müssen wir mal schauen, wie es da ausgeht. Ich bin mir aber relativ sicher, dass wir nächste Woche dann relativ viel darüber quatschen können, weil dann sicherlich die Politiker sich aufregen, dass sie jetzt ein Strafgeld bezahlen müssen an die EU, weil das nicht umgesetzt worden ist. Ich bin auch mal gespannt, was Angela Merkel dann sagen wird, ob für unsere Justizministerin nicht vielleicht zurücktreten muss oder zurückgetreten wird, also gefeuert wird im Grunde genommen, weil sie das Ganze verzögert hat. Im Grunde genommen ein Armutszeugnis für unsere Politik eigentlich, dass sie es nicht geschafft haben, so ein unsinniges Gesetz irgendwie sich mal vielleicht da irgendwie zusammenzusetzen, um zu schauen, ja, kann man das irgendwie so umsetzen, dass die EU zufrieden ist, aber so umsetzen, dass sie bei uns im Grunde genommen nichts ändert. Es geht ja mit allen möglichen Tricks, muss ich die Verträge richtig durchlesen, dann geht das sicherlich. Nun ja, genug dazu, jetzt habe ich schon fast auch ein ganz langes Outtake gemacht, das will ich natürlich auch nicht. Ciao.